Sohn zur Seite, das Antlitz bleich vor Gram. Die Hütte fahl, das Herz zerbrochen, kein Lied, kein heller Stamm. Die Tränen fielen müd und schwer, die Tage gingen matt. Da kam ein Klopfen an die Tür, ein Alter stand im Blatt. Er sprach, ich wandere durch Nacht und Wind, ich such ein Herbergsbau. Lass mich ein Kind, ich bin kalt und müd und setz bei euch die Schau. Sie gaben Brot, sie gaben Wein, obwohl der Schmerz noch brennt. Gastfreundschaft ward ihr Mantel, die Nacht war still geschenkt. Gastfreund ist heil'ger Brauch, auch wenn die Nacht uns sticht. Gast sei willkommen, ob arm, ob reich, ob mit verborgenem Licht. Gast in Trauerzeit, ein Herz, das Gnade schafft. Doch sei gewarnt, wenn Fremdling lacht, so wird sich manches schafft. Der Alte sprach mit Spott und Ton, er prüfte Mann und Kind, legte Worte wie ein Messer, reizte Jack geschwind. Doch Jack und Jackie hielten fest an Tisch und Licht, die Güte war ihr Schild, so stand die Hütte schlicht. Der Alte lächelte, nur als wär's sein Spiel so kalt, sein Blick war tief wie Wintersee, sein Atem kalt und alt. Er sprach, ihr seid so mild, darum geb ich Dank zurück, ich lohn euch gleich, nehmet hin die Gabe, nehmet euer Glück. Da hub er seine Kapuze an und schüttelt ab das Haar, sein Auge war leer wie Mitternacht, sein Mantel trug Gefahr. Ich bin der, der zuletzt euch ruft, so sprach er leis und klar. Der nennt sich tot in mancher Mund und du sollst wissen da, ich biet dir an, oh Jack, ein Tausch, was du vermisstest sehr. Ich stell die Tochter dir zurück an Herz und Kind und Herr. Jack hinab in Stein in eine Höhle kalt, dort floss ein Bach von Silberlicht und Schiffchen fuhren bald. In jedem Schifflein leis geborgen glomm ein kleines Licht, das war das Sein der aller Welt, so flackernd und so schlicht. Der Alte sprach, sie merkt ihr wohl, das Licht des Lebens liegt, und mit dem einen dunklen Tritt ersetzt man manches Glied. Er gab ihm einen Funken Tod, das Leuchten, dieweil er lag, und sprach, nimm dieses Hoffen, nun leg's in der Mutter Frag. Jack lief zurück, das Herz in Flammen, die Schritte wild wie Wind, die Hütte naht, die Tür, sie steht und Josie sitzt und blind. Ihr Antlitz lebt, die Augen klar, doch in ihr schwang die Pein. Sie lacht nicht froh, sie ist betrübt, als ob ein Schatten sein. Er ruft, mein Gott, du lebst, sie neigt das Haupt, sie weint so sacht. Die Freude schlägt ihm in die Brust, die Nacht hat neue Pracht. Doch bald bricht Jack ein kalter Ton, sein Blick fällt auf die Schar. Das Spiel des Lebens zeigt sein Kreuz, das Kind, es atmet nicht mehr. Am Tische liegt ein kleines Leib, die Stille bracht den Raum. Sein Jackie kalt, das Licht verlosch, sein Leben fort im Traum. Er greift, er schreit, die Hände blut, der Boden trägt sein Leid. Der Tod verzieht die Lippen leicht und lauscht der letzten Zeit. Ein Handel ward euch offeriert, ein Lohn zu großer Pein. Ein Leben ward zurückerkauft, doch auf anderem Leben scheint. Der Tod, er lacht, er winkt zurück, sein Werk ist kalt und klar. Denn Handel mit dem, der Ende bringt, ist töricht, gar und wahr. Ward euch offeriert, ein Lohn zu großer Pein. Ein Leben war zurückgekauft, doch auf anderem Leben scheint. Der Tod, der lacht, er winkt zurück, sein Werk ist kalt und klar. Denn Handel mit dem, der Ende bringt, ist töricht, gar und wahr. Machet keinen Handel mit dem Tod, er gewinnet immer dabei. keinen Handel mit dem Tod. Er gewinnet immer dabei,